denn die Hände für mich, denn ich bin Jesus Tricky. Fangt sofort an mit dem Beten, nur für Jesus Tricky. Ich fühl mich wie gekreuzigt, denn ich bin Jesus Tricky. Doch am nächsten Tag bin ich auferstanden, ich bin Jesus Tricky. Altes Testament von der Bibel, verbrenne alle Seiten mit Liebe, denn wir interessieren uns nur für das Neue Testament. Ab der Stelle, an der Gott seinen Sohn Tricky nennt, jeder kennt diese Stelle auf jeden. Gott bringt Tricky M ins Leben, er soll Gutes für die Welt bringen, gute Taten vollbringen. Stattdessen wird er alle Welt in die Knie zwingen. Er behandelt seine Leute wie der letzte Abschaum, wie ein Traum war es anfangs, glaubt man kaum. Also hämmerten und nagelten sie an ein Kreuz, Jesus Tricky war enttäuscht, Gott war nicht erfreut. Dazu dachte sich der Herr, Tricky, er muss wieder leben. Am nächsten Tag war seine Leiche nicht mehr nahegelegen. Er war spontan und hat ihn mal zurückgeholt. Jetzt ist er Rapper und für viele ein Idol. Halte die Hände für mich, denn ich bin Jesus Tricky. Fangt sofort an mit dem Beten, nur für Jesus Tricky. Ich fühl mich wie gekreuzigt, denn ich bin Jesus Tricky. Doch am nächsten Tag bin ich auferstanden, ich bin Jesus Tricky. Gottes Testerung, schreien sie, mir egal, denn ich bin Jesus Tricky. Du Heuchler, verschwinde, du bist ein Ketzer. Ich bin heilig und du bist nur ein Schwätzer. Rapper, große Schmerzen, spür sie, du bist Opfer des Leides, du Groupie. Ich bin eigentlich nett, doch mein Rap macht mich wütend. Ihr seid nicht die Typen, die mich überbieten. Zeugen Jehovas sind auf meiner Seite, doch irgendwie find ich sie scheiße. Ich zerfleische ihre Eingeweide, die ich dir als Rache in deine Augen reibe. Du glaubst nicht an mich, aber warte, warte. Glaubst du an Magie, dann zieh ne Tarotkarte. Dann ziehst du mich, ich bin wirklich verblüfft. Es bedeutet so viel, wie dass es dich jetzt trifft. Hände werden bluten, Füße werden triefen. Merkt euch das Jahr 2007. Christen, Buddhisten und Atheisten, glaubt an mich, denn die Welt ist beschissen. Halte die Hände für mich, denn ich bin Jesus Tricky. Fangt sofort an mit dem Beten, nur für Jesus Tricky. Ich fühl mich wie gekreuzigt, denn ich bin Jesus Tricky. Doch am nächsten Tag bin ich auferstanden, ich bin Jesus.